E-Government Podcast. Der Podcast rund ums Thema E-Government. Jo, Prost denn. Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government Podcast. Heute mal mit ganz viel Atmo und Bier. Also gut, Bier ist nichts Neues. Bier haben wir immer dabei, aber heute haben wir eine Spezialausgabe, denn heute ist der International Podcast Day. Und auch Bier haben wir gedacht, da machen wir doch mal eine kleine Sonderedition dazu. Genau, und da wir gerade unterwegs sind, und zwar wir sind im wunderschönen Freiburg. Im Breisgau. Im Breisgau, haben gerade eine Tour gemacht, so zu Fuß, mal ein bisschen uns Freiburg anschauen und die berühmte, wie war das nochmal? Studentenviertel, das berühmte Studentenviertel. Gute 100 Meter von unserem Hotel entfernt. Ja, rennt noch 100 Meter. Ja. Genau, und ja, muss sagen, ein schönes Städtchen. Und morgen müssen wir wieder hart arbeiten, nachdem wir heute schon einen ziemlich heftigen Workshop hatten. Wird morgen wieder einer. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich, denn Thorsten ist auf Reisen und ich darf endlich mal mit. Genau, was regst du ihn auf? Ich reg mich überhaupt nicht auf. Ich wollte nur noch auf die Gefährlichkeit in Freiburg hinweisen. Wenn ihr noch nie in Freiburg wart und ihr kommt mal in dieses wunderschöne Städtchen, passt auf, wo ihr hintretet. Denn viele kleine Bächchen fließen hier lang, ungefähr einen Fuß breit, kann man sehr leicht reintreten. Ja, und da gibt es noch eine Besonderheit, hat uns ein Freiburger gesagt. Wenn man als Tourist da reintritt, muss man in Freiburg heiraten. Egal welchen Familienstand man so hat. Ja. Schon Verheiratete müssen auch nochmal heiraten. Die Frage ist nur, wen? Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird das mit ausgesucht. Also muss nur in Freiburg heiraten. Super die Geschichte. Das heißt, da kommt dann irgendeiner rausgerannt und sagst, hier, du, stopp, und jetzt mit Standesamt und der Nächste, der kommt dann. Willst du es mal ausprobieren, tritt du mal morgen mal rein. Nee, ich glaube, meine Frau findet das nicht so toll. Ja, meine wahrscheinlich auch nicht, deswegen. Ja, was ist eigentlich International Podcast Day? Ja, der International Podcast Day ist letztes Jahr ins Leben gerufen worden von einem Amerikaner und zwar damals als National Podcast Day, um Podcasting in Amerika ein bisschen bekannter zu machen. Und da haben jede Menge internationale Podcaster haben gesagt, hey, wir wollen da auch mitmachen. Podcasting ist nicht nur ein amerikanisches Phänomen, wisst ihr das denn nicht? Und dann würde mich bei den Amerikanern nicht wundern. Ja, aber der Mann hat es halt ganz gut gemacht. Der hat eine Webseite aufgesetzt, hat ein schönes Logo entworfen. Ja, ein klassisch amerikanisches Logo. Sieht so aus wie ein American Diner Logo. Ihr werdet es sehen. Ich werde es ein bisschen einbasteln. Was jetzt stattfindet in diesem Jahr, also der macht schon seit 11 Monaten dafür Werbung. Und was in diesem Jahr stattfindet ist, es wird 24 Stunden gepodcastet. Und zwar aus mindestens jedem Kontinent eine Stunde. Die wollen so viele Länder wie möglich zusammenbekommen. Ich weiß jetzt nicht den aktuellen Stand, wie viele Länder es sind. Das wird für Stunde gesendet. Und jedes Land stellt halt sein Podcasting vor, seine Podcasting-Landschaft. Und das Schöne ist, oder was ich auch richtig cool finde, ist in der Landessprache. Kann man das auch irgendwo im Livestream hören? Das kannst du im Livestream hören. Da muss ich nochmal raussuchen, wie der Link ist. Ja. Beziehungsweise dann später als Aufnahme sicherlich dann die 24 Stunden Daueraufnahme. Das weiß ich gar nicht, ob es das als Aufnahme geben wird. Das müsste nochmal nachhaken. Das wäre natürlich ganz spannend. Ne? Dann könnte man sich das mal so im Nachgang anhören, weil wer hat schon ganz ehrlich 24 Stunden Zeit, da so ein Stöpsel im Ohr zu haben? Ja, manche schon. Du hörst es in doppelter Geschwindigkeit, da brauchst du nur 12. Ja, du mit deiner doppelten Geschwindigkeit, das ist das Tolle, die Meinung ist auch exklusiv. Ja, also ich überlege schon, ob wir unseren Podcast, ob ich dem nicht noch ein bisschen Pitch gebe. Einfach mal so mit Helium drauf, oder wie? Nee, damit wir einfach mit Helium, die Stimmen werden ja nicht höher, die werden nur schneller. Also um unserem Podcast noch mehr Dynamik zu geben. Noch mehr Dynamik als ohnehin schon, Thorsten. Wir haben viele Verwaltungsthemen, da ist nicht ein bisschen Dynamik. Da hast du ja auch wieder recht. Aber apropos Landessprache, wir hatten ja auch gerade diskutiert. Auch wir müssen eigentlich in unserer Landessprache sprechen. Aber ja, aber in welcher? Die Frage ist auch, wollen wir das den Leuten zumuten? Also, naja gut, ja. Wir wollen ja eher Hörer gewinnen, als welche verlieren, oder? Also wer uns von Folge 1 an folgt, der weiß, warum wir euch verschonen. Mhm. Ja. Ja, ansonsten ist das Hotel hier auch sehr schön. Mhm. Schöne Lobby. Nette Menschen, laute Menschen, die ihr hört. Ja, die Atmo ist gigantisch. Mal sehen, was auch Auphonic dann aber rausmacht. Das wird ganz interessant, vor allen Dingen auch toll. Nationalitäten hier vertreten, Schweizer, Franzosen, mhm. Sogar ein paar Bayern und zugezogene Bayern, alles dabei. Ja, sehr lustig. Und übrigens, ich werde nicht schneiden. Ich werde vorne und hinten ein bisschen was wegschneiden und der Rest bleibt roh. Der Rest bleibt ungecuttet und dann merkt ihr mal, wie wir uns anhören, wenn wir nicht nachbearbeiten. Genau. Also eigentlich wie immer, weil wir ziemlich cool sind. Ja, wir lallen noch nicht so, weil wir haben das Bier noch nicht runter. Das ist das erste Bier, was wir vor uns stehen haben, das geht noch. Genau. Ich werde die Folge heute noch veröffentlichen, so denn ich irgendwie Internetzugang habe in diesem Hotel, also in diesem Gästehaus an diesem Hotel. Im Block B. Im Block B, wo es kostenloses WLAN gibt. Wenn man es denn hat. Ja, man findet es, aber man kann sich nicht einwählen. Heute Nachmittag ging es ganz gut. Echt? Ja. Bei mir nicht. Doch, doch, heute Nachmittag, kurz bevor wir essen gegangen sind, ging es gut. Oh, dann muss ich das nochmal, vielleicht haben wir doch Glück und die Folge geht heute noch online. Schön wäre es natürlich, ne? Ja gut, dann war es das für heute. Wir wollen euch nicht überstrapazieren. Wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Schöne Woche. Schöne Woche. Und hier nochmal der Aufruf. Wir möchten mit euch in Dialog treten. Kommentiert, schickt uns E-Mails. Wir möchten gern wissen, wie euch unser Podcast gefällt. Genau, auf Facebook, auf Twitter, auf Google Plus, überall. Überall. Selbst YouTube findet ihr uns. Wir haben auch YouTube, genau, einfach auf unserer Webseite natürlich auch kommentieren, liken, sharen, alles. Genau, und wenn ihr Fragen, Anregungen, Ideen habt, immer her damit. Dann einen schönen Tag noch. Hallo.